Gefährlicher Einkauf. Ein Fall für Patrick Reich. Ein Krimi zum Deutschlernen von Volker Bohrbein und Christian Baumgarten. Copyright Cornelsen Verlag Berlin 2010. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Das Gleiche gilt für das Programm sowie das Begleitmaterial. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu den Paragraphen 46 und 52a Urhebergesetz. Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung überspielt, gespeichert und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Vorwort: Angela Deutscher und Mehmet Özdemir, ein deutsch-türkisches Liebespaar, werden terrorisiert. Kunden ihres Lebensmittelgeschäfts geraten in Gefahr. Konstanze Zeigen wird Opfer einer Vergiftung. Ihr Lebenspartner, Privatdetektiv Patrick Reich, ermittelt. Die Hauptpersonen dieser Geschichte sind: Angela Deutscher verliebt sich in Mehmet. Das hat Folgen. Markus Rache, Ex-Freund von Angela. Will er um jeden Preis Angela zurückholen? Mehmet Özdemir, Inhaber eines Lebensmittelgeschäfts mit Imbiss. Wer will ihn ruinieren? Achim Maske, Vermögensberater von Mehmet und Stammkunde. Verdient er das Vertrauen seiner Kunden? Patrick Reich, Detektiv in Berlin. Er hat Angst um Konstanze. Konstanze Zeigen, Lebensgefährtin von Patrick. Sie kommt in Lebensgefahr. Ort der Handlung: Berlin, Bergmannstraße. In Kreuzberg. Kapitel 1. Deutschlandradio. Es ist 6.30 Uhr. Sie hören die Nachrichten. Angela wacht auf. Markus schläft noch. Sie schaltet den Radiowecker aus. Sie steht leise auf, schließt die Schlafzimmertür und geht in das Badezimmer. In der Küche wartet schon ihr Kater Moritz auf sie. Sie bereitet das Frühstück vor. Eine halbe Stunde später steht Markus im Anzug vor ihr. Guten Morgen. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss früher in die Bank. Ich habe gegen Abend noch einen Gesprächstermin. Warte nicht auf mich. Es kann spät werden. Schnell trinkt Markus eine Tasse Kaffee, nimmt seinen Laptop und seine Tasche. Ohne ein liebes Wort, ohne eine Umarmung, verlässt er die Wohnung. Traurig bleibt Angela am Frühstückstisch sitzen. Er hat weder meine neue Frisur noch meine neue Bluse bemerkt, sagt sie zu Kater Moritz, der auf dem Boden liegt. Sie steht auf und stellt das Geschirr in die Geschirrspülmaschine. Wie soll das mit Markus und mir nur weitergehen? Moritz streicht um ihre Beine. Angela verabschiedet sich von Moritz und geht zur Arbeit. Sie arbeitet als Kundenberaterin in einer Softwarefirma. Der Umgang mit Menschen macht ihr Spaß. Die Arbeit an diesem Tag lenkt sie ab. In der Mittagspause geht sie gegenüber in den türkischen Laden mit Imbiss. Hier isst sie meistens einen frischen Salat. Manchmal gönnt sie sich einen Döner. Mehmet Özdemir, Inhaber des Lebensmittelgeschäftes, und Angela Deutscher haben sich angefreundet. Beide empfinden füreinander mehr als nur Sympathie. Die Bluse steht dir gut und die Frisur macht einen neuen Typ aus dir. Angela weiß, dass sie für ihre Größe etwas zu dick ist. Danke, Mehmet, für dein liebes Kompliment. Markus ist das nicht aufgefallen. Angela schaut auf ihre Armbanduhr. Ich muss zurück ins Büro. Sie zahlt und verlässt das Geschäft in der Bergmannstraße. Komm doch heute Abend vorbei. Dann können wir uns unterhalten, ruft Mehmet ihr hinterher. Ich warte auf dich. Angela dreht sich um. Gerne, sagt sie und ist über ihre Antwort selbst überrascht. Ich freue mich, dass du gekommen bist, strahlt Mehmet sie an. Es tut gut, mit jemandem zu sprechen. Seit Markus die neue Stelle hat, ist er wie verändert. Früher sind wir öfter mit Freunden ausgegangen. Als Abteilungsleiter bei der Bank sind ihm die alten Freunde nicht mehr gut genug. Ich erkenne ihn nicht wieder. Er hat sich total verändert. Er redet kaum noch mit mir. Keine Umarmung, kein Lächeln, kein Kuss, keine Zärtlichkeit. Ich mache den Haushalt, koche, putze, wasche die Wäsche. Für ihn ist das alles selbstverständlich. Nie fragt er, ob er mir helfen kann. Möchtest du ein Glas Rotwein? Fragt Mehmet etwas verlegen. Er schenkt ein Glas Wein ein. Auf uns? Fragt Mehmet. Angela antwortet, ja, in deiner Gegenwart fühle ich mich wohl. Kapitel 2. Wo warst du denn so lange? Ich warte seit Stunden auf dich. Markus Rache, der Lebensgefährte von Angela, ist sauer. Angela schaut ihn an. Und ich? Wie oft sitze ich hier und warte mit dem Essen auf dich? Ich weiß nie, wann du nach Hause kommst. Wenn du es genau wissen willst, heute Abend habe ich mich mit Konstanze und Mehmet unterhalten. Warum diese Aufregung so plötzlich? Dich interessiert doch seit langem nicht mehr, was ich mache. Angela redet ohne Unterbrechung. Ihre ganze Frustration platzt aus ihr heraus. Jeder geht seinen eigenen Weg. Schon lange haben wir nichts mehr gemeinsam unternommen. Wir leben nicht mehr miteinander, sondern nebeneinander. Dein Job ist dir wichtiger geworden als ich. Sei nicht ungerecht, Angela. Du erfährst am eigenen Leib, dass die Anforderungen im Beruf immer größer und härter werden. Immer weniger Berufstätige müssen immer mehr arbeiten. Ja, das stimmt. Anderen Menschen geht es allerdings auch so. Aber muss unsere Beziehung darunter leiden? Du hast keine Zeit mehr für mich. Bestenfalls sehe ich dich morgens und dann auch nur für wenige Minuten. Haben wir uns nichts mehr zu sagen? Was ist aus unseren Plänen, unseren Träumen geworden? Wie soll unsere Zukunft aussehen? Wir wollten eine Familie gründen. Markus hat Mühe, sich zu beherrschen. Seine Stimme zittert. Du machst mir Vorwürfe? Was ist in dich gefahren? Bisher hast du dich nicht beklagt. Doch, Markus. Du hast nur nicht bemerkt, wie unglücklich ich bin. Du warst, nein, du bist mit dir und mit deinem Job beschäftigt. Mit sonst nichts. Mit dir und deinem Job. Erinnerst du dich an meinen letzten Geburtstag? Ja, warum? Natürlich erinnere ich mich. Erinnerst du dich an das Geschenk, das du mir gemacht hast? Ja, ein Bügeleisen und eine Personenwaage. Was soll die Frage? Siehst du, du verstehst nichts. Empfindest du gar nichts mehr für mich? Willst du die gemeinsamen Jahre einfach so wegwerfen? Fragt Markus überrascht und beleidigt. Angela schweigt. Du hast ein Verhältnis mit einem anderen Mann. Gib es zu. Wie heißt er? Seit wann kennt ihr euch? Trefft ihr euch heimlich hinter meinem Rücken? Markus, du hast nichts verstanden. Ein Zusammenleben hat keinen Sinn mehr. Angela sieht Markus in die Augen. Markus wird weiß wie die Wand. Das wirst du bereuen, Angela. Bitte bereuen. Mehr sagt er nicht, nur das wirst du bereuen. Angela bekommt Angst. Kapitel 3. Angela und Mehmet haben nach langen Gesprächen beschlossen, zusammenzuleben. Sie ist mit ihrem Kater Moritz in die Wohnung von Mehmet gezogen. Sie ist glücklich. An der Volkshochschule in der Wassertorstraße lernt Angela in einem Kurs die türkische Sprache. Wir machen eine kleine Pause, sagt Sevil Akman, die türkische Kursleiterin. Die Teilnehmer, 10 Frauen und 2 Männer, stehen auf. Sie sprechen miteinander. Die Kursteilnehmer reden sich mit Vornamen an. Das hat Sevil Akman vorgeschlagen. Auf den Tischen stehen Namensschilder. Konstanze sitzt im Kurs neben Angela. Sie kennen sich aus dem türkischen Geschäft, in dem Konstanze und Patrick gerne einkaufen. Zwischen Angela und Konstanze besteht ein freundschaftliches Verhältnis. Ich finde es richtig, dass du dich von Markus getrennt hast. So konnte es nicht weitergehen. Das ist ganz schön mutig von dir, so schnell eine neue Beziehung einzugehen und zusammenzuziehen, oder? Erwartungsvoll sieht Konstanze ihre Freundin an. Angela lässt sich mit der Antwort Zeit. Nachdenklich antwortet sie: Das stimmt. Ich bin selbst überrascht, aber es ist halt passiert.

Um welche Summe geht es? Es ist so, Angela. Vor 3 Jahren war ich in einer schwierigen finanziellen Situation. Die Bank gab mir kein Geld mehr. Maske hat mir mit einem privaten Darlehen aus der Patsche geholfen. Und? Wo liegt das Problem? Fragt Angela, jetzt ungeduldig geworden. Achim Maske möchte das Darlehen zurück. Wann? So schnell wie möglich. Am besten noch in dieser oder in der nächsten Woche. Angela lässt nicht locker. Um welche Summe geht es? 50.000 Euro. So viel. Lass uns eine Nacht darüber schlafen und morgen darüber reden. Mehmet ist einverstanden. Kapitel 5. Angela schaut auf ihre Uhr. So spät schon. In einer Stunde beginnt mein Türkischkurs. Angela lernt weiterhin an der Volkshochschule Türkisch. Der Kurs ist um 21.45 Uhr beendet. Konstanze fehlte. Angela macht sich auf den Heimweg. Sie geht langsam. Sie hat Zeit. Mehmet kommt erst gegen 23 Uhr. Er besucht eine Veranstaltung der Interessensgemeinschaft der Kaufleute aus der Bergmannstraße e.V. Angela denkt über den Kurs nach und freut sich über ihre Fortschritte. Plötzlich wird Angela unsicher. Sie fühlt sich beobachtet. Sie bleibt stehen und blickt um sich. Sie sieht einen Mann. Ihr Herz klopft wie wild. Ein Gedanke schießt ihr durch den Kopf. Markus! So schnell sie kann, läuft sie nach Hause. Soll ich mit Mehmet darüber sprechen? Fragt sie sich laut. Was kann ich ihm denn Genaues sagen? Vielleicht bilde ich mir das alles nur ein, beruhigt sie sich selbst. Eine Stunde später kommt Mehmet. Nach einer langen, zärtlichen Umarmung fragt Mehmet: Sag mal, Schatz, hast du die Ladentür offen gelassen? Nein. Gott sei Dank ist nichts passiert. Angela hat in dieser Nacht einen unruhigen Schlaf. Sie denkt an ihren Ex-Freund. Macht Markus seine Drohung wahr? Wenn ja, wie? Kapitel 6. Angela ist froh, als um 7 Uhr der Wecker klingelt. Ein neuer Arbeitstag beginnt. Als Angela um 9 Uhr das Geschäft öffnet, wartet schon die erste Kundin vor der Tür. Guten Morgen, Frau Lenhardt. Wie geht es Ihnen? Danke. Gut. Und Ihrem Mann? Besser. Warum besser? War er krank? Nein, das nicht. Er ist seit 3 Monaten im Ruhestand. Der Abschied von der Arbeit ist ihm schwer gefallen. Und für mich war das auch nicht einfach. Ich war daran gewöhnt, den Tag über allein in der Wohnung zu sein. Sabine Lenhardt ist eine Stammkundin. Sie kauft nicht nur ein, sie unterhält sich oft über private Dinge mit Angela Deutscher, so wie es andere Stammkunden auch tun. Ich muss heute noch viel erledigen. Ich erwarte morgen Besuch von einer alten Schulfreundin. Sie will mit ihrem Mann endlich die deutsche Hauptstadt sehen. Mit dem Wetter haben Sie Glück? Für das Wochenende ist Sonne angesagt. Was möchten Sie heute mitnehmen? Sabine Lenhardt entscheidet sich für das frische Lammfleisch und verlässt zufrieden das Geschäft. Ein langer, arbeitsreicher Tag geht zu Ende. Zufrieden und müde gehen Mehmet und Angela ins Bett. Nach wenigen Minuten schläft Mehmet ein. Angela findet noch keinen Schlaf. Zu viele Dinge gehen ihr durch den Kopf. Der Mond wirft Schatten auf die Wände des Schlafzimmers. Angela schließt die Augen. Sie lässt den Tag Revue passieren. Sie denkt nach über ihr neues Leben mit Mehmet und ihre Arbeit. Sie denkt zurück an die vielen Gespräche mit Kunden. Jeden Abend schläft Angela voller Neugierde auf den kommenden Tag ein. Es gibt noch so viel zu tun. Ein schönes Gefühl, gebraucht zu werden. Angela wird in ihren Gedanken unterbrochen. Sie glaubt, Geräusche zu hören. Es klingt so, als ob jemand im Geschäft Kisten bewegt, Schubladen und Schränke öffnet, schwere Gegenstände beiseite schiebt. Angela richtet sich im Bett auf, um konzentrierter hören zu können. Nichts. Keine ungewöhnlichen Geräusche mehr. Ich habe mich wohl geirrt, denkt Angela, bevor sie in den Schlaf hinübergleitet. Mehmet steht immer als Erster auf. Sein Arbeitstag ist sehr viel länger als der von seiner Lebensgefährtin. Mehmet kauft zweimal pro Woche sehr früh am Morgen, fast noch in der Nacht, auf dem Großmarkt frische Ware ein. Sein Schrei weckt Angela auf. Sie zieht sich in Windeseile ihren Morgenmantel an und läuft die Treppen hinunter in das Geschäft. Auf dem Boden liegen wild durcheinander Obst, Gemüse, Dosen, Zucker, Mehl. Tiefkühltruhen stehen weit offen. Angela und Mehmet sehen sich an. Das Chaos hat einen Namen, denken beide. Sagen müssen sie ihn nicht. Der finanzielle Schaden ist insbesondere durch den Ausfall der Tiefkühltruhen hoch. Das Geschäft bleibt zur Verwunderung der Kunden 2 Tage geschlossen. Kapitel 7. Das ist beinahe wie ein Familientreffen, sagt Angela. Ihre liebsten Stammkunden sind versammelt. Konstanze Zeigen, Patrick Reich und Achim Maske. Bei sommerlichem Wetter genießen sie türkische Lammspezialitäten. Und? Haben Sie sich in Berlin schon eingelebt? Fragt Maske Patrick Reich. Ohne die Antwort abzuwarten, stellt er die nächste Frage. Haben Sie durch die Bankenkrise in der Detektei mehr zu tun als vor der Krise? Möchte Maske wissen. Patrick isst und nickt daher nur mit dem Kopf. Wir Vermögensberater haben eine schwierige Zeit. Einige unserer Kunden geben uns die Schuld, wenn sie ihr Geld verlieren. Sie machen uns für die Verluste verantwortlich. Je höher der Gewinn, desto größer die Risiken. Das ignorieren viele oder wollen es einfach nicht wahrhaben. Ich habe immer Glück gehabt. Manchen Kollegen geht es jedoch finanziell schlecht, sehr schlecht. Achim Maske schüttelt den Kopf. Es kann noch schlechter kommen, fügt er nach einer Pause hinzu. Und es kann jeden treffen, wirklich jeden, der Geld investiert hat. Patrick hat aufgehört zu essen. Aber Sie doch nicht, Herr Maske, oder? Achim Maske gibt darauf keine Antwort. Er sieht an Patrick Reich vorbei. Konstanze und Angela unterhalten sich über Rezepte. Konstanze möchte ihren Lebenspartner mit einem typischen türkischen Gericht verwöhnen. Sie lässt sich von ihrer Freundin und von Mehmet beraten. Mehmet, welchen Nachtisch empfehlen Sie? Türkische Honigmelonen. Sie sind frisch und zurzeit besonders fruchtig. Ich habe heute schon viele verkauft. Von meinen Kundinnen höre ich nur Gutes. Es könnte freilich sein, dass schon alle verkauft sind. Augenblick, ich sehe nach. Ich möchte auch eine kaufen. Ich hole sie von draußen, mischt sich Maske in das Gespräch ein und geht zum Obststand vor dem Geschäft. Mehmet, Patrick und Konstanze sprechen über türkische Lammspezialitäten. Angela hört nur mit halber Aufmerksamkeit zu. Sie sieht aus dem Fenster. Ihr wird plötzlich kalt. Schweiß ist auf ihrer Stirn. Sie möchte den Arm heben, um nach draußen zu zeigen. Ohne Erfolg. Sie versucht zu sprechen. Sie bringt keinen Ton heraus. Mehmet merkt, dass mit seiner Freundin etwas nicht stimmt. Er sieht sie erstaunt an. Da! Siehst du nicht? Da draußen! Vor dem Obststand! Stottert Angela. Neben Herrn Maske! Siehst du ihn nicht? Wen soll ich sehen? Markus Rache! Achim Maske betritt wieder das Geschäft und gibt Konstanze eine Melone. Das war die letzte, sagt er. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Haben Sie nicht Lust, mit uns heute Abend das Rezept zu probieren? Wir laden Sie herzlich ein. Lust ja, aber leider keine Zeit, antwortet Achim Maske und verlässt fast hastig das Geschäft. Als sie allein sind, nimmt Mehmet Angela in die Arme. Hab keine Angst. Ich bin bei dir. Ich beschütze dich. Kapitel 8. Konstanze hat ihre Kindheit und Jugend in Berlin verbracht.